Abschnitt 10 aus Armadale, erster Band von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 7. Kapitel, Teil 1. Mr. Brocks Gedächtnis wandte sich immer mehr und mehr der Gegenwart zu, und auf der 3. Station seiner Reise durch die Vergangenheit angelangt, hielt es zunächst beim Jahre 1850 an. Die 5 Jahre, welche inzwischen verflossen waren, hatten in Allans Charakter wenig oder gar keine Veränderung hervorgebracht. Er war eben ganz einfach, um uns des Ausdrucks seines Lehrers zu bedienen, aus einem Knaben von 16 ein Knabe von 21 Jahren geworden, der noch immer so offen und unbefangen und noch immer ebenso gutherzig war und sich unbekümmert seinen Einfällen überließ, wohin dieselben ihn immer führen mochten. Seine Vorliebe für das Meer hatte mit den Jahren zugenommen. Vom Bauen eines Boots war er jetzt so weit vorgeschritten, dass er mit Hilfe 2 Schiffszimmergesellen ein verdecktes Schiff von 35 Tonnen zu bauen angefangen hatte. Mr. Brock hatte sich auf das Gewissenhafteste bemüht, ihn zu höheren Bestrebungen zu leiten. Er war mit ihm nach Oxford gegangen, um ihm das Universitätsleben zu zeigen. Er war mit ihm nach London gereist, um durch den Anblick der gewaltigen Hauptstadt seinen Gesichtskreis zu erweitern. Die Abwechslung hatte Allan Unterhaltung gewährt, ihn jedoch nicht im Mindesten verändert. Er war so hoch über allen weltlichen Ehrgeiz erhaben wie Diogenes selbst. »Was ist besser?« frug dieser unbewusste Philosoph. »Dass man für sich selber entdeckt, wie man am glücklichsten ist, oder dass man andere versuchen lässt, dies für uns zu entdecken.« Von diesem Augenblicke an unterließ Mr. Brock jeden weiteren Versuch, auf den Charakter seines Zöglings einzuwirken, und Allan widmete sich ununterbrochen dem Bau seiner Yacht. Die Zeit, welche an dem Sohne so wenig Veränderung hervorgebracht war, an der Mutter nicht so spurlos vorübergegangen. Mrs. Armadales Gesundheit hatte bedeutend zu wanken angefangen, und in dem Grade, wie ihre Kräfte wichen, verschlimmerte sich ihre Laune. Sie wurde immer reizbarer, gab sich immer mehr ihren krankhaften Ideen und Befürchtungen hin und war immer schwerer zu bewegen, ihr Schlafzimmer zu verlassen. Seit jene Annonce vor 5 Jahren in der Zeitung erschienen war, hatte sich nichts weiter ereignet, um ihrem Gedächtnisse jene schmerzlichen Umstände wieder aufzudringen, die mit ihrem Jugendleben in Verbindung standen. Es war zwischen ihr und dem Geistlichen kein Wort über den verpönten Gegenstand wieder erwähnt worden. Allan hatte noch immer keine Ahnung von dem Dasein eines Namensbruders, und obgleich, so nach Mrs. Armadale, nicht den geringsten Grund zu besonderer Besorgnis hatte, so war sie dennoch in den letzteren Jahren unaufhörlich von einer aufreibenden Angst um ihren Sohn erfüllt. Einmal beglückwünschte sie sich über die Vorliebe zum Schiffbau und Segeln, die ihn vor ihren eigenen Augen in glücklicher und zufriedener Beschäftigung festhielt, und dann sprach sie wieder mit Grausen von seiner tief eingewurzelten Vorliebe für den falschen Ozean, in dem ihr Gatte den Tod gefunden. Sie stellte die Langmut ihres Sohnes bald auf diese, bald auf jene Weise auf die Probe, so dass Mr. Brock mehr als einmal befürchtete, dass es zu einer ernstlichen Veruneinigung zwischen ihnen kommen werde. Doch Allans natürliche Sanftmut, gepaart mit inniger Liebe zu seiner Mutter, trug ihn siegreich durch alle diese Prüfungen hindurch. Kein einziges unfreundliches, hartes Wort entschlüpfte ihm je in ihrer Gegenwart, kein unfreundlicher Blick kränkte sie je, er war bis zuletzt unveränderlich liebevoll und nachsichtig gegen sie. In diesen Verhältnissen nun standen Sohn, Mutter und Freund zueinander, als sich das nächste bemerkenswerte Ereignis in dem Leben dieser 3 zutrug. An einem düsteren Nachmittage zu Anfang des Monats November ward Mr. Brock durch den Besuch des Gastwirtes aus dem Dorfe in der Abfassung seiner Predigt gestört. Nachdem der Wirt zunächst seine Entschuldigungen vorgebracht, erzählte er mit ziemlicher Kürze und Klarheit die dringende Angelegenheit, die ihn nach dem Pfarrhause geführt. Vor einigen Stunden hätten ein paar Feldarbeiter einen jungen Mann nach seinem Wirtshause gebracht, der in einem Zustande augenscheinlicher Geisteszerrüttung auf einem der Felder ihres Herrn umhergewandert war. Er, der Wirt, habe dem armen Geschöpfe Obdach gewährt und inzwischen nach ärztlichem Beistande ausgesandt, der Arzt aber habe, sobald er ihn gesehen, erklärt, dass er an einer Gehirnentzündung leide und dass seine Fortschaffung nach der nächsten Stadt, wo es ein Hospital oder Arbeitshaus zu seiner Aufnahme gebe, nicht rätlich erscheine. Nachdem er diesen Ausspruch vernommen und sich überzeugt habe, dass das einzige Gepäck des Fremden in einer Handtasche bestehe, die neben ihm auf dem Felde gefunden worden, habe er sich sofort auf den Weg gemacht, um den Pfarrer um seinen Rat zu ersuchen und ihn zu fragen, welches Verfahren er zunächst in dieser ernstlichen Verlegenheit einschlagen solle. Mr. Brock war nicht nur der Geistliche, sondern auch zugleich der Magistratsherr des Bezirks, und das zunächst einzuschlagende Verfahren schien ihm klar genug. Er setzte seinen Hut auf und kehrte mit dem Wirte nach dessen Hause zurück. An der Tür des Wirtshauses trafen sie Alan, der die Nachricht auf anderem Wege erfahren hatte und jetzt Mr. Brocks Ankunft abwartete, um dem Magistratsherrn zu folgen und sich den Fremden anzusehen. In diesem Augenblicke gesellte sich auch der Dorfarzt zu ihnen und die vier gingen zusammen hinein. Bei ihrem Eintreten erblickten sie den Sohn des Wirts an der einen und den Stallknecht an der anderen Seite des Mannes, den sie in seinem Sessel festzuhalten bemüht waren. Obgleich jungschmächtig und unter mittlerer Größe, war er doch in diesem Augenblick stark genug, um den beiden einige Mühe zu machen, ihn zu halten. Seine gelbliche Gesichtsfarbe, seine großen, glänzenden braunen Augen und sein schwarzer Schnurr und Backenbart gaben ihm ein fremdländisches Aussehen. Seine Kleidung war ein wenig abgetragen, aber seine Wäsche sauber. Seine bräunlichen Hände waren dünn und nervig und trugen an verschiedenen Stellen die gelblichen Narben alter Verletzungen. Die Zehen seines rechten Fußes, von dem er den Schuh abgeschleudert, klammerten sich um das Querholz des Stuhles, und zwar mit einer Kraft, wie man sie nur bei Leuten wahrnimmt, welche barfuß zu gehen gewohnt gewesen. Bei der Wut, die sich seiner jetzt bemächtigt hatte, war es unmöglich, mehr als dies an ihm zu beobachten. Nach einer leise geführten Beratung mit Mr. Brock ließ der Arzt unter seiner persönlichen Aufsicht den Kranken nach einem ruhigen Schlafzimmer auf der Hinterseite des Hauses bringen. Bald darauf wurden seine Kleider und seine Handtasche hinuntergesandt und in Gegenwart des Magistratsherrn untersucht, um dadurch womöglich einigen Aufschluss über seine Person und Verhältnisse zu erlangen und seine Angehörigen benachrichtigen zu können. In der Handtasche befand sich nichts als ein einziger Anzug und zwei Bücher, Sophokles' Tragödien in griechischer und Goethes Faust in deutscher Sprache. Beide Bücher waren durch häufiges Lesen stark mitgenommen und auf dem ersten weißen Blatte derselben standen die Anfangsbuchstaben O.M. geschrieben. Dies war alles, was die Handtasche verriet. Sodann durchsuchte man die Kleider, die der Mann getragen, als er auf dem Felde gefunden worden war. Eine Börse, die einen Sovereign und ein paar Schillinge enthielt, eine Pfeife, ein Tabaksbeutel, ein Taschentuch und ein kleiner Trinkbecher von Horn wurden der Reihe nach zum Vorschein gebracht. Der letzte Gegenstand aber fand sich nachlässig zusammengedrückt in der Brusttasche des Rockes. Es war ein geschriebenes Zeugnis, datiert und unterzeichnet, doch fehlte die Adresse des Ausstellers. Die Geschichte des Fremden war, soweit dieses Dokument dieselbe erzählte, in der Tat eine traurige. Er war, wie es schien, eine kurze Zeit als Unterlehrer an einer Schule angestellt gewesen, da sich aber Spuren einer Krankheit bei ihm gezeigt hatten, von der man befürchtet, dass sie ansteckend sein und somit der Schule Schaden bringen könne, war er in die Welt hinausgestoßen worden. Es wurde ihm in seiner Amtsverwaltung nicht das geringste Missverhalten zur Last gelegt. Im Gegenteil, der Inhaber der Schule bezeugte dem Unterlehrer mit Vergnügen seine Fähigkeit und seine gute Aufführung und drückte seine aufrichtige Hoffnung aus, dass er mit Hilfe der Vorsehung bald in einem anderen Hause seine Gesundheit wiederfinden möge. Das geschriebene Zeugnis, welches Ihnen diesen flüchtigen Blick in die Geschichte des Mannes gestattete, leistete zugleich noch einen anderen Dienst. Aus diesem Zeugnis nämlich in Verbindung mit den Anfangsbuchstaben in den Büchern ersahen der Magistratsherr und der Gastwirt wenigstens so viel, dass der Mann den eigentümlich hässlichen Namen Osias Midwinter führe. Mr. Brock legte das Zeugnis beiseite. Er vermutete, dass der Schulinhaber absichtlich seine Adresse hinzuzufügen unterlassen, um im Falle des Todes seines Unterlehrers aller Verantwortlichkeit zu entgehen. Jedenfalls war es unter den obwaltenden Umständen offenbar nutzlos, die Angehörigen des unglücklichen Kranken ermitteln zu wollen, falls er deren überhaupt besaß. Er war einmal nach dem Wirtshause gebracht worden und die Menschlichkeit forderte, dass er vor der Hand dort gelassen werde. Die Kosten konnten, falls das Schlimmste zum Schlimmen kam, vielleicht durch mildtätige Beiträge der Nachbarn oder durch eine Kirchenkollekte nach der Predigt aufgebracht werden. Indem er dem Gastwirte die Versicherung gab, dass er diesen Teil der Frage in Erwägung ziehen und ihn dann von dem Erfolge unterrichten wolle, verließ Mr. Brock das Wirtshaus, ohne sich in dem Augenblick daran zu erinnern, dass er seinen Zögling dort zurückgelassen. Noch ehe er 50 Schritte vom Hause entfernt war, holte Alan ihn ein. Dieser war während der ganzen Untersuchung im Wirtshause ungewöhnlich ernst und schweigsam gewesen, doch hatte er jetzt seine ganze natürliche Lebhaftigkeit wiedergefunden. Ein Fremder würde ihn vielleicht eines Mangels an Mitgefühl beschuldigt haben. »Dies ist eine traurige Geschichte«, begann der Pfarrer. »Ich weiß wirklich nicht, was ich eigentlich für jenen unglücklichen Menschen tun soll.« »Sie dürfen sich darüber vollkommen beruhigen, Sir«, entgegnete der junge Armadale in seiner unbekümmerten Weise. »Ich habe vor einer Minute alles mit dem Wirte abgemacht.« »Du?« rief Mr. Brock in höchstem Erstaunen. »Ich habe ihm bloß einige einfache Instruktionen gegeben«, fuhr Alan fort. »Unser Freund, der Unterlehrer, soll mit allem versehen werden, dessen er bedarf, und dazu wie ein Prinz behandelt werden, und wenn der Arzt und der Wirt ihr Geld verlangen, so sollen sie zu mir kommen.« »Mein lieber Alan«, sagte Mr. Brock in sanft vorstellendem Tone, »wann wirst du nur lernen zu überlegen, ehe du deinen großmütigen Eingebungen folgst? Du gibst bereits für deinen Schiffbau mehr Geld aus als dir.« »Ja, denken Sie nur, wir haben vorgestern die ersten Planken des Verdecks gelegt«, sagte Alan, in seiner gewohnten leichtfüßigen Manier zu dem neuen Gegenstande übergehend. »Es sind gerade genug Planken gelegt, dass man darauf gehen kann, wenn man nicht zum Schwindel geneigt ist. Ich will Ihnen die Leiter hinaufhelfen, Mr. Brock, wenn Sie nur mitkommen und es versuchen wollen.« »Höre mich an«, versetzte der Pfarrer, »ich rede jetzt nicht von der Yacht. Das heißt, ich erwähne der Yacht bloß als einer Illustration.« »Und zwar eine sehr hübsche Illustration«, bemerkte der unverbesserliche Ellen. »Wenn Sie mir in ganz England ein hübscheres, kleines Fahrzeug von Ihrer Größe finden können, so will ich morgen den Schiffbau für immer aufgeben. Aber wo waren wir in unserer Unterhaltung, Sir? Ich fürchte fast, wir haben den Faden verloren.« »Ich fürchte fast, dass einer von uns beiden die Gewohnheit hat, jedes Mal den Faden zu verlieren, sobald er die Lippen öffnet«, entgegnete Mr. Brock. »Komm, komm, Alan, dies ist eine ernste Sache. Du hast dich für Kosten verantwortlich gemacht, die du vielleicht nicht zu bestreiten imstande sein magst. Ich bin weit entfernt, das lass dir gesagt sein, dich wegen deines freundlichen Mitgefühls für diesen armen, freundlosen Menschen zu tadeln. Machen Sie sich keine Gedanken um ihn, Sir. Er wird schon durchkommen. In einer Woche oder zweien wird er schon wieder auf den Beinen sein. Ein vortrefflicher Bursche, das bezweifle ich keinen Augenblick. Gesetzt, Sie lüden ihn zu Tische ein, Mr. Brock, sobald er wieder genesen ist. Ich möchte wohl, wenn wir alle drei gemütlich und freundschaftlich beim Weine sitzen, wissen Sie, aus ihm herausbekommen, wie er zu seinem unerhörten Namen kam. Oh, sei es Midwinter beim Himmel, sein Vater sollte sich schämen. »Willst du mir eine Frage beantworten, ehe ich hineingehe?« sagte der Pfarrer verzweiflungsvoll vor seinem Gartenpförtchen stillstehend. »Die Rechnung dieses Mannes für Logis und ärztliche Behandlung mag sich, ehe er wieder gesund ist, falls er überhaupt wieder genesen sollte, auf 20 bis 30 Pfund Sterling belaufen. Wie willst du dies bezahlen?« »Wie sagt doch gleich der Großkanzler der Schatzkammer, wenn er mit seinen Rechnungen in eine Klemme geraten ist, aus der er keinen Ausweg sieht?« frug Ellen. »Er unterrichtet seinen ehrenwerten Freund stets, dass er völlig bereit ist, einen, wie heißt es gleich?« »Einen Rand«, ergänzte Mr. Brock. »Ganz recht. Ich habe große Ähnlichkeit mit dem Großkanzler der Schatzkammer. Ich bin vollkommen bereit, einen Rand zu lassen. Die Yacht, Gott segne sie, verschlingt nicht alles. Falls ich um ein paar Pfund zu kurz komme, so machen Sie sich keine Sorgen, Sir. Ich bin nicht stolz, ich will das Fehlende mit dem Hute in der Hand in der Nachbarschaft sammeln. Der Henker hole die Pfunde, Schillinge und Pence. Ich wollte, Sie könnten sich alle drei gleich den Beduinenbrüdern in der Schaubude gegenseitig aufessen.« »Erinnern Sie sich nicht der Beduinenbrüder, Mr. Brock? Ali wird eine brennende Fackel nehmen und in den Hals seines Bruders Muli hinunterspringen. Muli wird eine brennende Fackel nehmen und in den Hals seines Bruders Hassan hinunterspringen. Hassan aber wird die dritte brennende Fackel nehmen und zum Schlusse der Vorstellung in seinen eigenen Hals hinunterspringen und die Zuschauer in totaler Finsternis zurücklassen.« »Vortrefflich, das nenne ich echten Witz. Warten Sie einen Augenblick, wo waren wir gleich?« »Wir haben abermals den Faden verloren. Oh, ich erinnere mich, Geld.« »Eine Sache«, schloss Ellen, der gar nicht daran dachte, dass er einem Geistlichen sozialistische Lehren predigte, »eine Sache, die ich mir nicht in meinen dicken Kopf hineinzutrommeln vermag, ist das Aufheben, das stets gemacht wird, wenn jemand Geld weggibt. Warum können nicht die Leute, die Geld übrig haben, dasselbe denjenigen geben, die keines übrig haben und es dadurch in der ganzen Welt hübsch und gemütlich machen? Sie empfehlen mir stets, Ideen zu kultivieren, Mr. Brock. Da haben Sie eine Idee und beim Himmel, es scheint mir keine schlechte zu sein.« Mr. Brock stieß seinen Zögling gutmütig mit seinem Stocke in die Rippen. »Geh zu deiner Yacht zurück«, sagte er. »Das ganze bisschen Klugheit, das du in deinem leichtsinnigen Kopf besitzest, ist in deinem Geschirrkasten an Bord geblieben.« »Wie dies enden soll«, sprach der Pfarrer bei sich, sobald er allein war, »ist mir unbegreiflich. Ich wollte fast, ich hätte nie die Verantwortlichkeit für ihn auf mich genommen.« Es vergingen 3 Wochen, ehe der Fremde mit dem hässlichen Namen sich auf dem Wege der Genesung befand. Während dieses Zeitraumes hatte Ellen sich regelmäßig in dem Wirtshause nach seinem Befinden erkundigt und, sobald es dem Kranken gestattet war, Besucher anzunehmen, war Ellen der Erste, der an seinem Bette erschien. Bis dahin hatte Mr. Brocks Zögling ein nicht mehr als natürliches Interesse an einem der wenigen romantischen Ereignisse seines einförmigen Landlebens gezeigt. Er hatte keine Unvorsichtigkeit begangen und sich keinerlei Tadel zugezogen. Doch wie die Tage vergingen, wurden die Besuche des jungen Armadale in dem Wirtshause immer länger und der Arzt, ein vorsichtiger, ältlicher Mann, gab dem Pfarrer heimlich einen Wink, dass er sich ins Mittel lege. Mr. Brock folgte diesem Winke augenblicklich und machte die Entdeckung, dass Ellen auf seine gewohnte, unbekümmerte Weise seinen Eingebungen gefolgt war. Er hatte eine heftige Zuneigung zu dem von der Welt verlassenen Unterlehrer gefasst und Osias Midwinter den Vorschlag gemacht, sich unter dem neuen und interessanten Titel seines Busenfreundes für immer in der Nachbarschaft niederzulassen. Ehe Mr. Brock in dieser Verlegenheit zu einem Entschluss kommen konnte, erhielt er ein Billet von Allans Mutter, in welchem diese ihn bat, von seinem Privilegium als alter Freund Gebrauch zu machen und sie auf ihrem Krankenzimmer zu besuchen. Er fand Mrs. Armadale in einer heftigen, nervösen Gemütsbewegung, die ihr einzig und allein eine kürzlich gehabte Unterredung mit ihrem Sohne verursacht hatte. Ellen hatte den ganzen Morgen bei ihr gesessen und von nichts anderem als seinem neuen Freunde gesprochen. Der Mann mit dem entsetzlichen Namen, wie die arme Mrs. Armadale ihn nannte, hatte Ellen auf eine merkwürdig neugierige Weise über ihn selbst und seine Familie ausgefragt, seine eigene Geschichte dagegen vollkommen in Dunkel gehüllt. In seinen früheren Lebensjahren war er ans Meer und ans Umhersegeln gewöhnt gewesen. Dies hatte Ellen unglücklicherweise entdeckt und somit hatte sich alsbald ein Anknüpfungspunkt zu seiner Freundschaft gefunden. Mit einem unbarmherzigen Argwohne gegen den Fremden, der Mr. Brock als ziemlich unverständlich erschien, flehte Mrs. Armadale den Pfarrer an, ohne einen Augenblick zu verlieren, nach dem Wirtshause zu gehen und nicht eher zu ruhen, als bis er den Mann zu einer befriedigenden Auskunft über sich gebracht habe. »Lassen Sie sich alles über seine Eltern mitteilen«, rief sie in ihrer ungestümen Frauenweise. »Vergewissern Sie sich, ehe Sie ihn verlassen, dass er kein Vagabond ist, der unter einem angenommenen Namen im Lande umherstreicht.« »Eine liebe Lady«, erwiderte der Pfarrer, indem er gehorsam seinen Hut aufnahm. »Wie sehr wir auch sonst in Ungewissheit über ihn sein mögen, so glaube ich doch wirklich, dass wir uns über den Namen des Mannes keine Zweifel zu machen brauchen. Denn derselbe ist in der Tat so außerordentlich hässlich, dass er echt sein muss. Kein Mensch würde bei gesundem Verstande einen solchen Namen wie Osias Midwinter annehmen.« »Sie haben vielleicht recht und ich unrecht, aber ich bitte Sie, gehen Sie zu ihm und schonen Sie ihn nicht, Mr. Brock. Wie können wir wissen, ob er sich nicht zu irgendeinem Zwecke bloß krank gestellt hat?« Es war unnütz, ihr Vorstellungen zu machen. Der ganze Sanitätsrat hätte die Krankheit des Mannes bezeugen können und doch würde Mrs. Armadale in ihrem gegenwärtigen Gemütszustande keinem einzigen seiner Mitglieder Glauben geschenkt haben. Mr. Brock schlug daher den verständigsten Weg ein, indem er nichts erwiderte, sondern sofort nach dem Wirtshause ging. Jeder, der Osias Midwinter zum ersten Mal sah, wie er sich jetzt von seiner Gehirnentzündung erholte, musste bei seinem Anblicke zurückschrecken. Sein rasierter Kopf, um den er nachlässig ein altes, gelbseidenes Taschentuch geschlungen, seine gelben, eingesunkenen Wangen, seine glänzenden, braunen Augen, die unnatürlich groß und wild erschienen, sein unordentlicher schwarzer Bart, seine langen, sehnigen, gelenkigen Finger, die durch die Krankheit so abgemagert waren, dass sie wie Krallen aussahen, alles dies zusammen war geeignet, den Pfarrer gleich zu Anfang seines Besuches außer Fassung zu bringen. Als er das erste Gefühl des Erstaunens überwunden hatte, war der zunächst folgende Eindruck kein angenehmer. Mr. Brock konnte sich nicht verhehlen, dass das Wesen dieses Mannes gegen ihn spreche. Man pflegt allgemein anzunehmen, ein ehrlicher Mann gebe sich als solcher dadurch zu erkennen, dass er, wenn er mit seinen Mitmenschen redet, ihnen gerade ins Gesicht blickt. Wenn dieser Mann wirklich ehrlich war, so zeigten seine Augen allerdings einen merkwürdigen Eigensinn, indem sie sich beständig abwandten und ihm dadurch jene Eigenschaft absprachen. Es mochte sein, dass dieselben unter einer nervösen Unruhe litten, die in seiner Organisation lag und sich bis in jede Fiber seines hageren, geschmeidigen Körpers erstreckte. Jede zufällige Bewegung der gelenkigen braunen Finger des Schullehrers und jede flüchtige Verzerrung seines abgezehrten gelben Gesichts verursachte dem Pfarrer in seiner gesunden angelsächsischen Haut einen Schauder. »Gott verzeih mir«, dachte Mr. Brock im Geiste mit Ellen und Ellens Mutter beschäftigt. »Ich wollte, ich sähe ein Mittel, um Mr. Osias Midwinter wieder in die Welt hinauszusenden.« Ende von Abschnitt 10. Gelesen von Jos van Aken, Mittwoch, 27. September 2023.